Meine lieben Geschwister, viele von uns leben in zwei Zeiten. Und das ist die Vergangenheit und die Zukunft. Doch die wenigsten von uns leben in der Gegenwart. Die meisten von uns leben in der Vergangenheit. Sie stöbern in ihrer Vergangenheit und denken sich, hätte ich nur das besser getan, hätte ich nur dies getan, wäre das doch so gelaufen und so weiter. Ihr ganzes Leben besteht darin, zu zweifeln oder zu trauern, wie es nicht abgelaufen ist, wie es nicht passiert ist, wie sie sich sonst vorgestellt hätten. Und die andere Hälfte baumelt in der Zukunft herum, was sie gern machen würden, wie es gern sein würde, was sie gern hätten und so weiter. Und dabei vergessen sie ganz die Gegenwart. So kehre in die Gegenwart zurück, um ein entspanntes Leben zu führen. Um deinetwillen, um des Willen von deinem Partner und deiner Kinder. Subhanallah. Denn in der Gegenwart zu leben, ist heutzutage eine Kunst geworden. Denn viele, sie denken über unnötige Sachen nach. Über Sachen, die vergangen sind, die sie versäumt haben, Schuldgefühle, Gelegenheiten. Und Subhanal Malik, das ist eine Angelegenheit, die man nicht mehr ändern kann. Lass sie auf sich beruhen. Wieso denkst du über eine Sache nach, die schon vergangen ist? Das Einzige, was du daraus machen kannst, ist daraus zu lernen und dein Leben besser zu machen. Und die Zukunft. Planen ist schön ab und zu, aber lebe nicht in der Zukunft, denn sie ist nicht passiert und du weißt nicht, wie sie passieren wird. Deswegen lebe hier und jetzt. Subhanal Malik. Und gebe dich mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir vorgeschrieben hat, zufrieden. Und wenn du diese Sache erfüllst, wenn du zufrieden bist mit dem, was passiert ist, und dich bemühst, ein gutes Leben in der Gegenwart zu führen, dann hast du auch kein Problem mit der Zukunft. Denn die Zukunft, die macht dir nur Tränen und Probleme. Was ist der schlimmste Fall? Hypothetische Fragen, was wäre wenn, was ist wenn alles schief gehen könnte. Lebe nicht dein Leben so, sondern lebe es hier und jetzt. Mit der Zufriedenheit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und sage, ich bin zufrieden mit Allah, ich bin zufrieden mit der Religion des Islam und ich bin zufrieden mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als meinen Gesandten. Und lebe diese Sache. Lebe den Islam, lebe die Religion und bring dich deinen Kindern bei. Bring ihnen bei, nicht in der Vergangenheit zu leben und nicht in der Zukunft zu leben, sondern hier und jetzt zu leben. Denn das Hier und Jetzt ist sehr, sehr wichtig, meine lieben Geschwister. Und wenn das, mit dem Hier und Jetzt arbeitest du für die Zukunft, für dein wahres Leben. Ja, für dein wahres Leben im Jenseits. Nur dein Hier und Jetzt, wenn du dich auf dein Hier und Jetzt konzentrierst, kannst du, inshallah ta'ala, dein Jenseits im Paradies aufbauen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch von den Leuten vom Paradies sein lassen.